Jüngst wurde das Kuwaitische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen vom Baekdusan 2017 gegründet. Das Vorbereitungskomitee beschloss, aktive Tätigkeiten dazu zu entfalten, die unvergänglichen Verdienste der Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un zu würdigen und zu glorifizieren.